Dialog Nummer 4. Und was bedeutet für Sie Familienleben? Sind Sie verheiratet? Ja, ich habe meine Frau vor 5 Jahren kennengelernt. Und wir haben vor kurzem geheiratet, vor 6 Monaten. Wir haben viele gemeinsame Interessen, den gleichen Beruf und die Hausarbeiten teilen wir auch.